Nacht sind des Werkers Freude, sind sein Heimatland. Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir mein Brandenburger Land. Hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir mein Brandenburger Land. Uralte Eichen, dunkler Buchenhain, grünende Birken stehen am Wiesenrhein. Grünende Birken stehen am Wiesenrhein.